Der Kontrollchor tretet vor. Eure Arbeit war glücklich. Auch in diesem Lande marschiert die Revolution und geordnet sind die Reihen der Kämpfer auch dort. Wir sind einverstanden mit euch. Die vier Agitatoren, halt, wir müssen etwas sagen. Wir melden den Tod eines Genossen. Der Kontrollchor, wer hat ihn getötet? Die vier Agitatoren, wir haben ihn getötet. Wir haben ihn erschossen und in eine Kalkgrube geworfen. Der Kontrollchor, was hat er getan, dass ihr ihn erschossen habt? Die vier Agitatoren, oftmals tat er das Richtige, einige Male das Falsche, aber zuletzt gefährdete er die Bewegung. Er wollte das Richtige und tat das Falsche. Wir fordern euer Urteil. Der Kontrollchor stellt dar, wie es geschah und warum, und ihr werdet unser Urteil hören. Die vier Agitatoren, wir werden euer Urteil anerkennen. 1. Die Lehren der Klassiker. Die vier Agitatoren. Wir kamen als Agitatoren aus Moskau. Wir sollten in die Stadt Mukden fahren, um Propaganda zu machen und in den Betrieben unterstützen die chinesische Partei. Wir sollten uns im Parteihaus melden, welches das letzte nach der Grenze zu war, und einen Führer anfordern. Da trat uns im Vorzimmer ein junger Genosse entgegen und wir sprachen von der Art unserer Aufgabe. Wir wiederholen das Gespräch. Sie stellen sich drei gegen einen auf, einer von den Vieren stellt den jungen Genossen dar. Der junge Genosse, ich bin der Sekretär des Parteihauses, welches das letzte nach der Grenze zu ist. Mein Herz schlägt für die Revolution. Der Anblick des Unrechts trieb mich in die Reihen der Kämpfer. Der Mensch muss dem Menschen helfen. Ich bin für die Freiheit. Ich glaube an die Menschheit. Und ich bin für die Maßnahmen der Kommunistischen Partei, welche gegen Ausbeutung und Unkenntnis für die klassenlose Gesellschaft kämpft. Die drei Agitatoren, wir kommen aus Moskau. Der junge Genosse, wir haben euch erwartet. Die drei Agitatoren, warum? Der junge Genosse, wir kommen nicht weiter, es gibt Unordnung und Mangel, wenig Brot und viel Kampf. Viele sind voll Mut, aber wenige können lesen. Wenig Maschinen und niemand versteht sie. Unsere Lokomotiven sind in Bruch gefahren, habt ihr Lokomotiven mitgebracht? Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, habt ihr Traktoren bei euch? Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, unsere Bauern spannen sich noch selber vor die alten Holzpflüge. Dabei haben wir nichts, um unsere Äcker zu bestellen. Habt ihr Saatgut mitgebracht? Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, bringt ihr wenigstens Munition und Maschinengewehre? Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, wir müssen hier zu zweit die Revolution verteidigen. So habt ihr sicher einen Brief des Zentralkomitees an uns, worin steht, was wir tun sollen. Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, so wollt ihr uns selber helfen. Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, wir stehen Tag und Nacht in den Kleidern gegen den Ansturm des Hungers, des Verfalls und der Gegenrevolution. Ihr aber bringt uns nichts. Die drei Agitatoren, so ist es. Wir bringen nichts für euch. Aber über die Grenze nach Mukden bringen wir den chinesischen Arbeitern die Lehren der Klassiker und der Propagandisten, das ABC des Kommunismus, den Unwissenden Belehrung über ihre Lage, den Unterdrückten das Klassenbewusstsein, und den Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. Von euch aber sollen wir ein Automobil und einen Führer anfordern. Der junge Genosse, so habe ich schlecht gefragt. Die drei Agitatoren, nein. Auf eine gute Frage folgte eine bessere Antwort. Wir sehen, dass von euch schon das Äußerste verlangt wurde, aber es wird noch mehr von euch verlangt. Einer von euch zweien muss uns nach Mukden führen. Der junge Genosse, ich verlasse also meinen Posten, der zu schwierig war für zwei, für den aber jetzt einer genügen muss. Ich werde mit euch gehen, vorwärts marschierend, ausbreitend die Lehre der kommunistischen Klassiker, die Weltrevolution. Der Kontrollchor. Schon beredete die Welt unser Unglück, aber noch saß an unserem kargen Tisch aller unterdrückten Hoffnung, die sich mit Wasser begnügt. Und das Wissen belehrte hinter zerfallender Tür mit deutlicher Stimme die Gäste. Wenn die Tür zerfällt, sitzen wir doch nur weiterhin sichtbar, die der Frost nicht umbringt, noch der Hunger, unermüdlich beratend die Geschicke der Welt. Die vier Agitatoren. So war der junge Genosse von der Grenzstation einverstanden mit der Art unserer Arbeit und wir traten vier Männer und eine Frau vor den Leiter des Parteihauses. Zwei, die Auslöschung, die vier Agitatoren. Aber die Arbeit in Mukden war illegal. Darum mussten wir, bevor wir die Grenze überschritten, unsere Gesichter auslöschen. Unser junger Genosse war damit einverstanden, wir wiederholen den Vorgang. Einer der Agitatoren stellt den Leiter des Parteihauses dar. Der Leiter des Parteihauses. Ich bin der Leiter des letzten Parteihauses. Ich bin einverstanden, dass der Genosse von meiner Station als Führer mitgeht. Es sind aber Unruhen in den Fabriken von Mukden. Und es sieht in diesen Tagen auf diese Stadt die ganze Welt, ob sie nicht einen von uns treten sieht aus den Hütten der chinesischen Arbeiter. Und ich höre, es liegen Kanonenboote bereit auf den Flüssen und Panzerzüge stehen auf den Bahndämmen, um uns sofort anzugreifen, wenn einer von uns dort gesehen wird. Ich veranlasse also die Genossen, als Chinesen über die Grenze zu gehen. Zu den Agitatoren. Ihr dürft nicht gesehen werden. Die zwei Agitatoren, wir werden nicht gesehen. Der Leiter des Parteihauses, wenn einer verletzt wird, darf er nicht gefunden werden. Die zwei Agitatoren, er wird nicht gefunden. Der Leiter des Parteihauses, so seid ihr bereit zu sterben und zu verstecken den Toten. Die zwei Agitatoren, ja. Der Leiter des Parteihauses, dann seid ihr nicht mehr ihr selber, du nicht mehr Karl Schmidt aus Berlin, du nicht mehr Anna Kiersk aus Kasan und du nicht mehr Peter Savitsch aus Moskau, sondern allesamt ohne Namen und Mutter leere Blätter, auf welche die Revolution ihre Anweisung schreibt. Die zwei Agitatoren, ja. Der Leiter des Parteihauses gibt ihnen Masken, sie setzen sie auf. Dann seid ihr von dieser Stunde an nicht mehr niemand, sondern von dieser Stunde an und wahrscheinlich bis zu eurem Verschwinden unbekannte Arbeiter, Kämpfer, Chinesen, geboren von chinesischen Müttern, gelber Haut, sprechend in Schlaf und Fieber chinesisch. Die zwei Agitatoren, ja. Der Leiter des Parteihauses, im Interesse des Kommunismus, einverstanden mit dem Vormarsch der proletarischen Massen aller Länder, ja sagen zur Revolutionierung der Welt. Die zwei Agitatoren, ja. So zeigte der junge Genosse sein Einverständnis mit der Auslöschung seines Gesichts. Der Kontrollchor, Wer für den Kommunismus kämpft, der muss kämpfen können und nicht kämpfen. Die Wahrheit sagen und die Wahrheit nicht sagen. Dienste erweisen und Dienste verweigern. Versprechen halten und Versprechen nicht halten. Sich in Gefahr begeben und die Gefahr vermeiden. Kenntlich sein und unkenntlich sein. Wer für den Kommunismus kämpft, hat von allen Tugenden nur eine, dass er für den Kommunismus kämpft. Die vier Agitatoren. Wir gingen als Chinesen nach Mukden, vier Männer und eine Frau, Propaganda zu machen und zu unterstützen, die chinesische Partei durch die Lehren der Klassiker und der Propagandisten, das ABC des Kommunismus, den Unwissenden Belehrung zu bringen über ihre Lage, den Unterdrückten das Klassenbewusstsein und den Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. 5. Was ist eigentlich ein Mensch? Die vier Agitatoren. Wir kämpften täglich mit den alten Verbänden der Hoffnungslosigkeit und der Unterwerfung. Ich sehe, viele gehen jetzt schon, einige gehen, das ist okay. Wir kämpften täglich mit den alten Verbänden der Hoffnungslosigkeit und der Unterwerfung. Wir lehrten die Arbeiter, den Kampf um den besseren Lohn in den Kampf um die Macht zu verwandeln, lehrten sie Waffengebrauch und die Art, in den Straßen zu kämpfen. Dann hörten wir, dass die Kaufleute der Zölle wegen einen Streit hatten mit den Engländern, die die Stadt beherrschten. Um den Streit unter den Herrschenden auszunutzen für die Beherrschten, schickten wir den jungen Genossen mit einem Brief zu dem reichsten der Kaufleute. Darin stand, bewaffnet die Kulis. Dem jungen Genossen sagten wir, verhalte dich so, dass du die Waffen bekommst. Aber als das Essen auf den Tisch kam, schwieg er nicht. Wir zeigen es. Ein Agitator als Händler. Der Händler, ich bin der Händler. Ich erwarte einen Brief vom Kuli-Verband über eine gemeinsame Aktion gegen die Engländer. Der junge Genosse, hier ist der Brief vom Kuli-Verband. Der Händler, ich lade dich ein, mit mir zu essen. Der junge Genosse, es ist eine Ehre für mich, mit Ihnen essen zu dürfen. Der Händler, während das Essen zubereitet wird, will ich dir meine Ansicht über Kulis mitteilen. Setze dich bitte hierhin. Der junge Genosse, ich interessiere mich sehr für Ihre Ansicht. Der Händler, warum bekomme ich alles billiger als ein anderer? Und warum arbeitet ein Kuli für mich fast umsonst? Der junge Genosse, ich weiß es nicht. Der Händler, weil ich ein kluger Mann bin. Ihr seid auch kluge Leute, denn ihr versteht es, von den Kulis Gehälter zu bekommen. Der junge Genosse, wir verstehen es. Werden Sie übrigens die Kulis gegen die Engländer bewaffnen? Der Händler, vielleicht, vielleicht. Ich weiß, wie man einen Kuli behandelt. Du musst einem Kuli so viel Reis geben, dass er nicht gerade stirbt. Sonst kann er nicht für dich arbeiten. Ist das richtig? Der junge Genosse, ja, das ist richtig. Der Händler, ich aber sage, nein, wenn die Kulis billiger sind als der Reis, kann ich einen neuen Kuli nehmen. Ist das richtiger? Der junge Genosse, ja, das ist richtiger. Wann werden Sie übrigens die ersten Waffen in den unteren Stadtteil schicken? Der Händler, bald, bald. Du müsstest sehen, wie die Kulis, die mein Leder verladen, in der Kantine meinen Reis kaufen. Der junge Genosse, ich müsste es sehen. Der Händler, was meinst du, zahle ich viel für die Arbeit? Der junge Genosse, nein, aber Ihr Reis ist teuer und die Arbeit muss eine gute sein, aber Ihr Reis ist ein schlechter. Der Händler, ihr seid kluge Leute. Der junge Genosse, und wann werden Sie die Kulis gegen die Engländer bewaffnen? der Händler nach dem Essen, können wir das Waffenlager besichtigen. Ich singe dir jetzt mein Leiblied vor. Song von der Ware. Reis gibt es unten am Flusse. In den oberen Provinzen brauchen die Leute Reis. Wenn wir den Reis in den Lagern lassen, wird der Reis für sie teuer. Die den Reiskahn schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Ich kenne nur seinen Preis. Der Winter kommt, die Leute brauchen Kleider. Da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Preis. So ein Mensch braucht zu viel Fressen. Dadurch wird der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen das Essen billiger, aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Zum jungen Genossen. Und jetzt werden wir meinen guten Reis essen. Der junge Genosse steht auf. Ich kann nicht mit Ihnen essen. Die vier Agitatoren, das sagte er, und kein Gelächter und keine Drohung brachten ihn dazu, mit dem zu essen, den er verachtete. Und der Händler vertrieb ihn, und die Kulis wurden nicht bewaffnet.